Şen. İyi. Guten Abend, mein Name ist Ustoları. Ich bin Ersin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja, guten Abend. Da ich verstehe nicht gut, ich höre nicht gut, wissen Sie? Können Sie Ihren Namen nochmal wiederholen, bitte? Ja, mein Name ist Betül Usluoğulları. Ah, Hören okay. Sie mich gut? Ja. Ja, das habe ich verstanden. Mein Hörgerät ist manchmal nicht so gut. Wo kommen Sie her, Frau Doktor? Das ist kein deutscher Name, oder? Ja, Sie haben recht. Ich komme aus der Türkei. Ah, sehr gut. In der Türkei war ich auch mal im Urlaub. Ja, sehr schönes ja, Land. Ja. Ganz gut. Ja, ich würde erst Ihre persönlichen Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihrer aktuellen Beschwerden. Ist das okay? Okay, Frau Doktor, manchmal muss ich noch mal fragen, weil ich höre nicht gut, wissen Sie, deswegen. Ja, ich verstehe. Sie können nachfragen, kein Problem. Könnten Sie bitte Ihren Namen sagen? Ja, mein Name ist Joachim Bublat. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen langsam stabilisieren? Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich versuche es, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Joachim schreibt sich mit J. Ja. O. A. C. H. I. M. Ja. Joachim. Und gut. Mein Nachname ist Bublat, schreibt sich B. U. B. L. A. T. H. Bublat. Bublat. Herr Bublat. Ja, richtig, Frau Doktor. Okay. Wie alt sind Sie? Oh, ich bin jetzt 82 Jahre alt. 82 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 5. August 1940. 1940. Ja. Wie groß sind Sie, Herr Bublat? Oh, ich habe mich jetzt lange nicht mehr gemessen, Frau Doktor. Ich war mal ungefähr 1,82, aber ich war früher. Okay. Jetzt bin ich bestimmt viel kleiner geworden. 82. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,82 Meter, Frau Doktor. Ja, Herr Blatt, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerde haben Sie? Frau Doktor, mir geht es seit so 2 Tagen nicht gut, kann ich sagen. Hab Übelkeit, ich muss erbrechen, ich habe Rückenschmerzen und heute Morgen oder heute Nacht habe ich auch Fieber gehabt und heute Morgen hatte ich auch Schüttelfrost und es geht mir gar nicht gut. Ich bin sehr schwach geworden. Ich habe auch wenig getrunken in den letzten Tagen, sodass ich sehr schwach bin. Also ich schaffe es gerade auf dem Weg zur Toilette und das strengt mich sehr an. Okay. Ja, Sie haben Rückenschmerzen. Ja. Sind diese Schmerzen rechtsseitig oder linksseitig oder in der Mitte? Manchmal rechts, manchmal links, wechselt. Aber wechselt. auf beiden Seiten. Kann ich. Vielleicht links ein bisschen mehr als rechts, aber ich weiß nicht genau. Okay, ich verstehe. Und strahlen diese Schmerzen irgendwo aus? Ja, die gehen so nach unten und dann auch ein bisschen nach vorne in den Bauch rein. Aber okay. Nie die Leisten rein, vielleicht so ein bisschen. Ja. Leisten. Mhm. Beiden Leisten, oder? Ja. Beiden. Links ein bisschen mehr als rechts, ja. Okay. Herr Bublat, Sie haben erwähnt, dass Sie Fieber haben. Haben ja. Sie es gemessen? Ja, wir haben auch gemessen, ungefähr 39,5 war das gewesen. Wann war das? Gestern oder heute? Das war heute Morgen. Heute. Ja. Okay. Dagegen haben Sie etwas eingenommen? Ich habe jetzt nochmal 2 Tabletten Paracetamol genommen. Das ist nämlich oft auch ein wegen anderer Beschwerden, die ich habe. Aber hat nur ein bisschen was gebracht. Also es geht mir immer noch nicht gut. Okay, wissen Sie die Dosierung? Das waren normale Tabletten. Ich glaube, es sind 500 Milligramm Tabletten. Davon habe ich 2 genommen. Ja. Okay. Sie haben Erbrechen. Van Vadas, Van haben Sie zum letzten Mal erbrochen? Heute Morgen. Heute Morgen. Ja, okay. Mehrfach auch, zweimal. Gestern habe ich auch erbrochen. Zweimal. Wie sah das Erbrochene aus? War vielleicht ein bisschen gallig mit dabei, aber sonst war das jetzt nur so gelbe Flüssigkeit. Okay. Sie haben ständig Übelkeit. Habe ja, ich seit drei Tagen ungefähr habe ich Übelkeit, ja. Okay. Okay. Sie haben auch Probleme beim Wasserlassen. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Ja, ich trinke halt nicht mehr viel, deswegen brennt das schon, weil es sehr konzentriert, der Urin, glaube ich. Und ich muss oft raus, also normalerweise nicht so oft, aber jetzt in den letzten Tagen muss ich so dauernd auf die Toilette gehen. Okay. So 6-7 Mal am Tag vielleicht. 6-7 Mal. Haben Sie Blut im Urin gesehen? Also es war dunkel, war eher ein bisschen konzentriert, aber ich glaube, es war kein Blut, soweit ich sehen konnte. Ich bin aber nicht sicher. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch nicht viel gegessen, nicht getrunken, deswegen habe ich jetzt auch keinen Stuhlgang seit 2 Tagen mehr. Seit normalerweise habe ich jeden Tag Stuhlgang früher. Okay. Sie hatten letzten Stuhlgang vor 2 Tagen. Ja, richtig. Okay. Ja. Sie Rückenschmerzen. Sie haben Rückenschmerzen. Wie bewerten Sie es? Wobei auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr stark ist. Das sind schon sehr stark. Ich würde so 8 sagen, 8 bis 9 vielleicht. Ja. 8. Okay. Ja. Wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Sind sie eher stechend? Nein, sehr dumpf. Eher dumpf. Dumpf. Ja. Sind Sie immer da oder gehen Sie wieder weg? Gehen auch wieder weg und dann kommen Sie wieder. Es ist unterschiedlich, das ist so dumpf und so pochend, klopfend, kann ich beschreiben vielleicht. Okay. Haben Sie solche Beschwerden schon einmal erlebt oder sind diese Beschwerden erstmal? Solche nicht. Also ich habe immer schon Rückenschmerzen gehabt, weil meine Wirbelsäule ist kaputt, deswegen habe ich auch schon viele Medikamente gehabt, aber die Schmerzen sind anders diesmal, finde ich. Okay. Ich verstehe, dass Sie deswegen schon nicht bei einem Arzt gewesen sind. Habe ich das? Nee, jetzt, ja, es ist neu. Ja. 3, 4 Tage vielleicht jetzt, ja. Gut. Ja. Sie haben erwähnt, dass Sie einen Discus Prolapsus haben. Haben Sie noch weitere... Entschuldigung, was ist das nochmal, was Sie sagen? Ja, verstanden. Sie haben Bandscheibenvorfall. Das weiß ich nicht. Also meine Sie haben erwähnt, dass Sie ein Problem mit Rücken haben. Ja, richtig. Das könnte Bandscheibenvorfall sein, oder? Also Vorfall hat mir jetzt keiner gesagt, aber es wäre alles ziemlich abgenutzt bei mir, die Wirbelsäule. Vielleicht ist auch die Bandscheibe abgenutzt, ich weiß nicht genau. Wissen Sie nicht. Kann sein, ja. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, da habe ich einige Produkte, ja. Also ich habe Zuckerkrankheit, auch schon seit über 15 Jahren, glaube ich. Ich spritze auch Insulin. Dann ich habe Gicht, aber ich habe schon lange keinen Gichtanfall gehabt, also das war auch schon... Wann war der letzte Anfall? Erinnern Sie sich daran? Vor 10 Jahren vielleicht. Vor 10 Jahren. Ja, ja. Nehmen Sie dagegen keine Medikamente? Doch, der Arzt hat mir ein Medikament aufgeschrieben, was ich dann einnehme. Das ist Allopurinol, nehme ich an. Allopurinol. Ja. Dann habe ich ein Bitte, ja. Ja, bitte. Ich habe einen Herzschrittmacher bekommen, auch schon vor ungefähr 10 Jahren gewesen. Und meine Nierenwerte waren nicht gut. Da hat der Doktor gesagt, ich habe so ein chronisches Nierenproblem. Vielleicht auch Zucker, konnte er nicht genau sagen. Dann nehme ich Medikamente an wegen der Prostata auch noch. Und Schmerzmedikamente halt, ja. Vergrößerung, Ja, das hat der Arzt gesagt, ich muss halt immer nachts raus, so 2, 3 Mal. Ja, jetzt häufiger, aber das habe ich so schon lange, ja. Okay, ich verstehe. Ja, Sie nehmen regelmäßig Allopurinol ein. Wissen Sie Ja. Dosierung? Das ist eine 100 Milligramm Tablette war das abends. 100 Ja. Milligramm. Nur abends. Abends, ja. Okay. Und was nehmen Sie noch ein? Also ich habe dann diese Prostata-Tablette Duodart, einfach Duodat. pro Tag, ja. Eine Kapsel pro Tag, ja. Wissen Dann Sie Dosierung? weiß ich nicht, Frau Doktor, habe ich nicht jetzt im Kopf. Nur einmal. Eine pro Tag, ja. Dann habe ich wegen Blutverdünnung wegen Herzschrittmacher auch bekommen gehabt, Xarelto 15 Milligramm. Jeden Tag nehme ich eine ein. Dann habe ich noch wegen der Schilddrüse L-Tyroxin. Schilddrüsenunterfunktion, Ja, hat der Doktor Alteroxin. gesagt, ich hätte Unterfunktion, ja, deswegen hat er mir ein Medikament gegeben. Okay. Und dann habe ich, weil meine Stimmung manchmal nicht gut war, hat der Doktor mir ein Medikament aufgeschrieben, heißt Sertralin. Nehme ich auch abends ein, Okay. 25 Milligramm, ja. Seit wann nehmen Sie Sertralin? So seit 2, 3 Jahren habe ich das. Nachdem meine Frau gestorben ist, habe ich das dann bekommen vom Arzt, ja. Okay. L-Troxin, seit wann nehmen Sie das? Oh, das ist schon lange, auch bestimmt schon über 10 Jahre. Über 10 Jahre. Okay. Herr Boglet, haben Sie Allergie? Ich glaube, ich habe mal gegen Penicillin mal allergisch reagiert, deswegen hat der Doktor das nicht mehr verschrieben. Da hatte ich so am ganzen Körper einen Ausschlag gehabt. Er hat gesagt, das ist eine Penicillinallergie. Ja, Herr Ruglet, rauchen Sie? Nee, ich hab aufgehört. Ich habe lange geraucht früher, aber ich habe mit so ungefähr vor 10 Jahren, 12 Jahren habe ich aufgehört zu rauchen, ja. Vor 10 Jahren. Wie lange haben Sie geraucht? Oh, davor habe ich mit Unterbrechungen, würde ich sagen, vielleicht so 30, 40 Jahre bestimmt. 30, 40 Jahre. Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht Das war täglich? mal 10, mal 20 unterschiedlich. Also nie mehr als eine Schachtel pro Tag. Okay. Trinken Sie Alkohol regelmäßig oder Nein. gelegentlich? Keine. Also das letzte Mal kann ich mich nicht mehr erinnern. Also das ist schon lange her. Schon. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Mit was bitte, Frau Doktor? Drogen ist Drogen? gemeinte Suchtmittel, ja. Ach, Drogen, wie Heroin oder Drogen, sowas. Ah, nee, ja. ich habe keine Drogen genommen. Keine. Gut, Keine. ganz gut. Ja. Herr Bitt, Sie haben einige chronische Vorerkrankungen. Ich würde gerne auch Ihre Impfstatus wissen. Wurden Sie gegen Corona geimpft oder? Ja, ich bin jetzt 5-mal gegen Corona geimpft schon, ja. 5 Mal. Ja. Und hatten Sie noch weitere Impfungen wie Pneumokokk oder Influenza? Also Grippe ist auch, mache ich jedes Jahr. Das andere weiß ich nicht, muss ich sagen. Also Grippe und Corona habe ich auf jeden Fall. Okay, das verstehe. Und auch gegen Kinderkrankheiten, wissen Sie, Oh, das oder weiß ich nicht. erinnern Sie sich daran? Ja. Da erinnere ich mich nicht mehr, nein. Okay. Und waren Sie in letzten 6 Monaten im Ausland, Herr Blit? Nein, ist schon lange her. Ja. Okay. Ja, Herr Blit, jetzt würde gerne über Ihre Familiengeschichte etwas fragen. Ja. Leben Ihre Eltern, ja, ich meinte, Nein. ja, natürlich, ich meinte, Ihre Eltern hatten irgendwelche Vorerkrankungen, wichtige. Ah, die sind schon lange tot. Ich überlege gerade, woran die gestorben sind. Also ich weiß nur, dass Verdammt. meine Mutter hatte auch Zucker, aber andere Krankheiten, ich erinnere mich nicht mehr. Mein Vater hatte Herzprobleme, aber genau weiß Okay. ich, das ist schon lange her. Haben Sie Geschwister? Ich habe zwei Geschwister, ja. Ja. Zwei. Okay. Beide sind gesund? Und die haben auch Krankheiten. Also der eine hat Multiple Sklerose, Multiple Sklerose. der andere hat auch Herzprobleme, Herzinfarkt gehabt und hat auch einen Stent sowas bekommen. Okay. Solche Sachen, aber. Ja, Herr Buglet, was haben Sie beruflich gemacht früher? Ich hab Autos verkauft, beim Autohändler habe ich gearbeitet. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin Witwe, also meine Frau ist gestorben, leider. Sehr leid. Leben Sie alleine zu Hause? Ich lebe alleine, ja. Okay. Ja, können Sie alltägliche Aufgabe selbst erledigen oder Bisher brauchen Sie ja, Hilfe? bisher habe ich das alles gemacht, aber jetzt wo ich krank bin, schaffe ich das nicht mehr, Frau Doktor. Und deswegen würde ich auch gerne im Krankenhaus bleiben. Jetzt Ja. weiß ich, ob Ja. das geht. Halbglied. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt ich werde Sie körperlich untersuchen. Ja, Sie haben wichtige Probleme. Deswegen werden wir Sie stationär aufnehmen. Okay. Okay, ja, Sie das ist gut. haben eventuell eine Probleme, Nierenentzündung vielleicht. Ah, okay. Ja. Okay, ja. Dann ja, wir werden Ihnen eine medikamentöse Therapie einleiten. Ah, okay, gut, ja. Okay. Ja, Ja, gut. Herr Bocklet. Das ist sehr nett von Ihnen, dass ich im Krankenhaus bleiben darf, Frau Doktor. Vielen Dank, ja. Und Danke, wir würden Ihnen gerne helfen, ja. okay, ja, gut, ja. Brauchen Sie noch von mir Unterlagen oder kann ich noch was Ihnen geben? Ja, Meine Akten ich für die möchte auch Kontrolle. Ihre Akten wieder kontrollieren. Okay. Okay. Gut. Und ja, Und dann bleibe ich alle im wichtigen Krankenhaus. Maßnahmen. Ja, alles klar. Frau Doktor, ich bin auch privat versichert. Kann ich ein Einzelzimmer bekommen bei Ihnen? Geht das? Ja, natürlich. Wir haben ein Einzelzimmer, Mhm. aber ich muss erst kontrollieren. Okay, das wäre Dann nett. würde gerne ich ja Ja, Ihnen weil ich muss ein. sehr oft auf Toilette gehen, wenn ich mit jemandem zusammenliege, ist das immer. Störe ich andere Leute, das möchte ich nicht. Ja, ich verstehe Ihre Sorge. Ja, Ja. das ist kein Problem. Okay, gut. Und den Krankenschwestern können Sie sagen, dass ich schwerhörig bin, dass sie manchmal dann lauter reden müssen mit mir. Ja, ich werde Bescheid geben. Sie können Ihnen dabei helfen, laut sprechen. Das ist kein Problem. Okay. Okay, gut, ja. Meinen Sie, ich muss einen Katheter bekommen für die, Ja, für ja, ja. ja? Sie haben ja starke Probleme. Sie haben Übelkeit und auch Sie müssen erbrechen. Deswegen wir müssen diese Medikamente in die Vene geben. Ah, okay, ich meine das Urinkatheter. Muss ich Hayır, einstellen? Ürünkatheter erst müssen wir einige diagnostische Maßnahmen durchführen. Okay. Ja, Wäre ich vielleicht besser für denke, mich, damit ich nicht so oft auf Toilette gehen muss. Wissen Sie, das ja, ist ich vielleicht besser für verstehe Ihre Sorge, aber wenn mich. wir Ihnen eine Therapie geben, dann diese Probleme weniger werden. Okay, Okay? verstehe, okay. Werden weniger, ja. Gut, alles klar. Danke, Frau Doktor. Ja. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Schön. Schön. Ja, guten Abend, Herr Burkhardt. Wie viel wiegen Sie? 70 Kilogramm. Ich, soweit Haben Sie in nachsicht. den, haben Sie in den letzten 6 Monaten Gewichtsänderung, Gewichtsabnahme Ungefähr gleich. oder Zunahme? Okay, danke schön. Frau Doktor, Sie haben gefragt zweimal nach Größe und er hört auch schlecht. Ja, Ich zweimal ich, einen ich Nachfrage. hatte einen Anruf bekommen, deswegen habe ich Okay. Aber er Farbe hört auch gesagt. schlecht, deswegen das ist kein Problem. Was hätten Sie noch gefragt für was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Haben Sie schon gesagt? ja, Ja. Nierenbeckenentzündung, Hmm. akute Ja, Nierenbeckenentzündung. prima. Können wir Sehr am gut. Tangenarzt Pierre anfangen? Nefis, ja, ich kann Bitte? anfangen. Können wir Ersatzgespräch anfangen? Wollen wir machen, aber ich wollte noch Fragen sammeln, also anamnestische Fragen oder Okay. Kommentare. Ist Okay. alles gefragt worden? Haben Sie gefragt, ob ich dicke Beine habe? Nein. Mhm. Ich habe nicht gefragt. Ja. Und haben Sie gefragt, wie mein Urin aussieht? Ja, haben Sie, gell? Ob Blut dabei war, haben Sie gefragt. Ja, ich habe Ja. gefragt, sehr konzentriert. Haben Sie gefragt, wie mein Urin riecht? Nein, stinkend, oder? Riecht unangenehm, ja, also übel riechend, ja, genau, kann man sagen. Okay, gut. Was gibt es Okay. noch für Fragen, die man stellen könnte? Es wäre auch wichtig, ob der Patient in den letzten Tagen genug Wasser trinken konnte. Er hat Nein. gesagt, er hat wenig getrunken. Das haben Sie aber, glaube ich, so Okay. aufgeschrieben. Er hat wenig getrunken, weil er nicht auf Toilette gehen wollte, weil er schwach ist. Ist ein Teufelskreis, ja. Trinkt weniger, ist dann noch mehr Nierenfunktionsstörungen, ja. Okay. Was gibt es noch für Fragen? Medikamente haben wir gefragt. Irgendwelche Risikofaktoren für Harnwegsinfektion. Ja, Prostatahyperplasie, er hat Art chronische Erkrankungen, Ja. Diabetes mellitus, ja, Genau. Gicht, Anfall hat er erlebt. Ja, das stimmt, ja. Okay. Und erhöht den Nierenwert. Okay. Gut, ansonsten weitere Fragen? Also wenn eine Frau mit Harnwegsinfektion kommt, fragen Sie auch nach anderen Beschwerden. Beim 82-jährigen Mann ist es vielleicht keine Frage, die man oft stellt, aber bei einer jungen Person oder Mann oder Frau auch nach sexueller Aktivität muss man auch immer fragen. Ja? Okay. Beim alten Mann 82 kann man, muss man aber nicht. Ja, haben Sie recht. Wie nennt man diese Probleme, wenn Frauen Harnwegsinfektion bekommen? Die. Kennen Sie den Begriff dafür? Ja. Kennen Sie auch, wie man das nennt? Status meinen Sie, oder? Ja, aber es gibt so einen bestimmten Begriff, den man bei Frauen dann auch nutzt. Ja, sind Ich Entzündung. erinnere mich nicht daran. Also ist bezogen auf die sexuelle Aktivität. Ha, Honeymoon-Titis. Honeymoon. Okay. Honeymoon-Titis, ja. Ja, Honeymoon steht es, ja. Aber beim alten Mann, der hat kein Honeymoon mehr, glaube ich. Okay. Gut, dann, wenn keine weiteren Kommentare, Fragen sind, können wir zum Arzt-Arzt-Gespräch gehen, oder? Ja. Ja. Können wir? Okay. Ja, Herr Oberarzt, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Wenn Sie Zeit hätten, würde ich Ihnen vorstellen. Ja, gerne, bitteschön. Ja, es handelt sich um Joachim Buglet. Joachim Buglet. Er ist 80 Jahre alt, 70 Kilogramm schwer, 1,82 Meter groß. Er kam heute wegen seit 3 Tagen Bestellhändler, Dumpfer, Rückenschmerzen, vorwiegend linksseitig zu uns. Und diese Schmerzen würden in den Leisten im Inguinalbereich ausstrahlen. Er klagte auch über Fieber, Schüttelfloss, Nausea und Emesis. Er hat zweimal erbrochen. Das Erbrochene sah gallig aus. Dagegen hat er Paracetamol zweimal 500 Milligramm eingenommen, aber das hat ihm wenig geholfen. Mhm. Er gab an auch eine bilenende Schmerzen beim Wasserlassen haben, Dysurie, ich meinte, und er klagte auch über Pollakürie seit 2 Tagen. Anfallerkrankungen seien die folgende bekannt. Diabetes mellitus seit 50 Jahren, 15 Jahren, Gicht, ja, vor letzte Gichtanfall ist vor 10 Jahren gewesen. Okay. Und sein Haus, laut seinem Hausarzt, hat er erhöhte Nierenwerte. Das kann eine chronische Nierenerkrankung sein. Ja, und er leidet auch an benigne Prostatahyperplasie, Hypothyreose und Depression. Mhm. Ja, und er klagt über auch chronische Rückenschmerzen. An Medikation nimmt er Insulin Spritze, Allopurinol 100 Milligramm, nur einmal, Xarelto 10 Milligramm, Duodat Kapsel, nur einmal, und Eltroxin auch seit oder über 10 Jahren, und Sertralin seit 2 bis 3 Jahren. Ich habe über Operation nicht gefragt. Ich werde diese Frage bei der körperlichen Untersuchung stellen. Er hat auch Penicillinallergie, die sich durch Exanthem äußere. Er wurde gegen Corona 5-mal und jährlich gegen Influenza geimpft. Der weitere Impfungsstatus ist unbekannt. Die Reiseanamnese ist unauffällig. In der Familienanamnese finden sich Diabetes mellitus, mutterlicherseits und eine Herzkrankheit, väterlicherseits. Er hat zwei Geschwister, einer leidet Multiple Sklerose und andere hatte Herzinfarkt der mit Stand behandelt worden ist. Hat als Autoverkauft gearbeitet. Er ist verwitwet und erlebt zu Hause allein. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einer akuten Pyelonephritis aus. Ja, als Differentialdiagnose käme Divertikulitis, Nephrolithiasis, Yas und Cystitis in Betracht. Ja. Weitere. Ja. Dann werde ich erst in Körperlich untersuchen. Und Blut abnehmen und eine Ultraschall durchführen. Okay. Was machen Sie bei der Blutentnahme? Was gucken Sie da? Was für Untersuchungen machen Sie bei der Blutentnahme? Ich werde als Laboruntersuchungen Blutbild, Blutsenkung, Geschwindigkeit, CRP, Urinuntersuchungen, Urinkultur, Nierenretentionparameter durchführen. Ja. Urinkultur, ich habe es schon gesagt. Nehmen Sie auch Blutkulturen ab oder brauchen Sie nicht? Blutkultur, wenn eine anhaltende Fieber vorliegt, dann würde ich eine Blutkultur abnehmen. Genau, ja. Gut, was sind so die, Sie gehen von einer akuten Pyelonephritis aus, was erwarten Sie für Keim oder was so der häufigste Keim? Es gibt einige häufige Erreger. Erste ist Escherichia coli und Klebsiella und Proteus mirabilis. Staphylococcus, Streptococcus, ja. Jetzt haben Sie gesagt, also die machen dann nach Ultraschall, das ist wichtig, ja, unbedingt. Mhm. Und können Sie mir nochmal sagen, welche Beschwerden der Patient hat beim Wasserlassen? Ja, er hat Dysurie. Was heißt das? Was ist Dysurie? Dysurie ist der schwerste Wasserlassen, ich meinte. Ja. Und er musste auf die Toilette, viel auf die Toilette gehen. Polakisurie. Er hat dunklen Urin. Stinkende dunkler Urin. Okay, ja. Hat er auch Schmerzen beim Wasserlassen? Ja. Oder wie? Wie nennt man das? Schmerzen beim Wasserlassen? Er hat brennende Schmerzen. Kennen Sie den Fachbegriff dafür? Polakuri, Tenesmus, nie, oder? Ja, so auch, aber man nennt Alguri. Alguri, ja. Ja. Das ist dann Schmerzen beim Wasserlassen. Genau, ja. Die Sachen hat er, ja. Gut. Ja, wie würden Sie jetzt ihn behandeln, den Patienten? Stationär ambulant? Natürlich würde ich stationär aufnehmen. Der Patient möchte auch eine stationäre Aufnahme. Er lebt allein, aber erster Grund ist, hat er wichtige Beschwerde wie ich meinte, Schweregrad der Beschwerde ist hoch, wie Fieber, ja, Nausea und ja, Emesis, Stolfos, ja, er ist auch ein älteres Patienten, er hat viele chronische Erkrankungen. Ja. Richtig, ja. Gut, Sie würden ihm Antibiotika geben, nehme ich mal an, ja? Ja. Ich würde erst einen Zugang legen. einen Zugang legen und Flüssigkeit zuführen. Dann Antibiotika würde ich beginnen. Und als Antibiotika würde ich Fluoroquinolon beginnen. Okay. Er hat auch Penicillinallergie. Wir müssen ihn Auge behalten. Ja, richtig. Ja. Ja. Sehr gut, ja. Worauf müssen Sie bei Fluoroquinolon bei älteren Patienten achten? Das kann einige Nebenwirkungen verursachen. Vielleicht, ich erinnere mich richtig daran, aber das könnte Nierenprobleme sein oder eine erhöhte Nierenwerte verursachen. Das ist nicht unbedingt das größte Problem bei Fluoroquinolon, aber was gibt es dann noch bei Eltern vor allen Dingen? Stimmung verändern, oder? Ja, Sie können neuropsychiatrische Probleme haben. Ja, ich meinte das. Also schwere psychiatrische Störungen auch entwickeln, ja? Ja, ich möchte da eine Stimmung verändern. Ja, was wollte ich noch fragen? Legen Sie mal einen Urinkatheter dem Patienten? Ich würde Urinkatheter nicht bevorzugen. Weil wir müssen erst Beschwerde lindern und und Bakterien beseitigen, dann ja. Ja, das stimmt. Wenn Sie aber mal an Sie haben ja gesagt, die Ursache für den bei dem Patienten erklärt sich durch die Begleiterkrankungen wie Alter, chronische Krankheiten. Richtig. Was ist da eins der Hauptprobleme? Also was ist aus seiner Anamnese das Richtungsweisende, dass der eine Pyelonephritis entwickelt haben könnte? Vielleicht Exacerbation von Prostatahyperplasie sein. Richtig, genau. Ja, und auch vielleicht unkontrollierte Blutzuckerwerte. Kann auch sein, aber ich würde jetzt vor allem, was Sie gesagt haben, Prostatahyperplasie. Er trinkt wenig Wasser. Vielleicht das ist begünstigend. Das kann begünstigen. Kann bestimmt, ja. Was passiert bei einer Prostatahyperplasie? Bei der Prostatahyperplasie passiert eine Verengung Harnröhre. Richtig. Und was ist dann die Konsequenz? Das Stahl, dann kommt eine Harnstahl. Kommt zu einer Harnstahl. Genau. Also die haben dann Restharn und das ist natürlich auch immer begünstigend für aszendierende Harnwegsinfektion. Deswegen müssen Sie gucken, also Sie haben ja gesagt, Sie machen Ultraschall, ja, richtig. Wenn man da jetzt eine Harntransportstörung sieht, also eine Ektasie des Nierenbecken-Kelchsystems, oder auch eine höhergradige, dann würde ich in der Tat einen Katheter legen, ja? Weil ja, Double-Shake-Katheter oder vielleicht. Erstmal nein, nur Nierenstrahlkatheter. Ja, ja. Urethralkatheter, dass sozusagen die Blase entleert wird, damit er nicht staut. Das wäre die erste Maßnahme. Ja? Auch wenn er eine bakterielle Pyelonephritis haben sollte, dann ist es sogar eine ursächliche Therapie dafür. Ja? Also mit bakterieller Therapie. Was ist die Komplikation bei so einer Pyelonephritis? Ja, Urosepsis kann sich entwickeln. Richtig, genau. Und auch chronifizieren, wenn keine Behandlung vorliegt. Ja. Sehr gut, bin ich sehr zufrieden mit der Vorstellung, ja. Gibt es Kommentare aus dem Chat? Ich gucke gerade mal nach. So, was haben wir hier? Alkurie, Stimmungveränderung, Kreatin, kontraindiziert DM. Was heißt Diabetes mellitus? Das war für die Blasenkatheter, glaube ich, gell? Also kontraindiziert ist nicht ganz korrekt. Also in manchen Situationen muss man das machen, ja, wenn das gemeint war. Sehr gut. Sonstige Vorschläge, Verbesserungsvorschläge? Was ist Ihre Spezifikation, Ihre Spezialisierung? Meine Frauenärztin. Frauenarzt. Kein Wunder, dann war klar, dass Sie alles wissen. Ja, ja. Sehr gut. Mahmut Hocam,